Die Zelle war karg und feucht, die Gitterstäbe verrostet und die unbequeme Pritsche quietschte bei jeder Bewegung. Jack Horowitz' traurige Augen starrten an die Decke, an der sich eine Spinne in ihrem Netz über einen gefangenen Käfer hermachte. Ein Käfer, der so gefangen und traurig war wie er selbst. Wie konnte es nur so weit kommen? Natalia, Eva, nie wollte ich euch wehtun. Es war dieses Ding. Ich konnte nicht dagegen ankämpfen. Ich konnte es nicht. Und jetzt hat es endgültig mein Leben zerstört. Ich habe in die Augen der beiden Mädchen geblickt. Diese Enttäuschung, diese Unverständnis. Aber ich begreife es ja selbst nicht. Jack Horowitz wischte mit dem Ärmel über sein Gesicht. Wieder fiel sein Blick auf das Spinnennetz und den verzweifelten Todeskampf des Käfers. Der alte Mann erhob sich stöhnend, zog sein Hemd aus und schlug damit das Netz in zwei. Es dauerte etwas, bis er den halb eingesponnenen Käfer auf dem Boden fand. Vorsichtig befreite er ihn aus der klebrigen Masse und betrachtete ihn auf seiner Handfläche. Dann hielt er seine Hand aus dem Fenster und sah dem nun davonfliegenden Käfer hinterher. Ein sanftes Lächeln blieb in seinem Gesicht zurück.